Abschnitt 7 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Hetzjagd, zweiter Akt. Die kriminalistischen Einrichtungen des Kundschaftsdienstes. Der Chef des Evidenzbüros, Oberst Umanitzky, dann Generaltruppeninspektor Erzherzog Viktor Salvator und Chef des österreichisch-ungarischen Generalstabs, Feldmarschallleutnant Konrad von Hötzendorf. Umanitzky, am Schreibtisch sitzend, telefoniert. »Nein, nein, Herr Polizeirat, entlassen Sie den Mann heute um 6 Uhr aus der Haft. Ich schicke jemanden auf die Elisabeth-Promenade, der ihn überwachen wird. Da wird sich ja das Weitere herausstellen.« Salvator und Konrad treten ein. Umanitzky springt auf. »Gehorsamsten Respekt, kaiserliche Hoheit! Gehorsamsten Respekt, Exzellenz!« Konrad: »Guten Tag, Herr Oberst!« Salvator, Umanitzky die Hand reichend: »Servus, Umanitzky! Wie geht's denn alleweil? Geht's noch immer bei den Maderln? Gestern war ich im Tabarin. Da ist jetzt eine Ungarin, die Ilonka. Tadellos!« Mit Handbewegung: »Vorhut, Nachpatrouille!« Konrad: »Herr Oberst, wir kommen, die Einrichtungen des Kundschaftsdienstes in Augenschein zu nehmen.« Salvator: »Hast du einen Cognac, Umanitzky? Oder einen Whisky-Soda? Du, vorgestern Nachmittag habe ich bei Sacher einen Sherry-Koppler gezuzelt. Oh, die Ertrinkenden halten sich ja an jedem Strohhalm fest.« Konrad: »Wir sind dienstlich hier, kaiserliche Hoheit.« Salvator, streng: »Freilich, dienstlich, Herr Oberst. Ich befehle Ihnen, uns die Einrichtungen des Kundschaftsdienstes zu zeigen. Ich verbiete Ihnen, hier Privatgespräche zu führen.« Aus der Rolle fallend: »Hast du wirklich keinen Cognac?« Konrad bedeutet Umanitzky, Salvator eine Flasche Cognac hinzustellen. Salvator setzt sich und trinkt. Umanitzky erklärt: »Hier, Exzellenz, sind die Fotografien aller spionageverdächtigen Personen des In- und Auslandes alphabetisch eingeordnet. Spione und Spioninnen.« Salvator, aufspringend: »Sapperlott! Weiber hast du auch da? Sind fesche Weiber darunter, ja? Das muss ich mir einmal ansehen.« Konrad: »Wir sind dienstlich hier, kaiserliche Hoheit.« Salvator: »Na was denn? Was glauben Sie eigentlich, Herr Oberst? Wir sind dienstlich da, Herr Oberst. Glauben Sie denn, wir gehen zum Privatvergnügen in eine Militärkanzlei?« Aus der Rolle fallend: »Geh, zeig mir ein paar fesche Weiber, Umanitzky. Mach Kackschichten.« Konrad: »Wie beschaffen Sie sich die Bilder, Herr Oberst?« Umanitzky: »Die Fotografien der Personen, die angehalten wurden oder vorbestraft sind, übersenden uns die Polizeibehörden. Andere Bilder bekommen wir von unseren Konfidenten. Manche Personen fotografieren wir, ohne dass sie es merken.« Konrad: »Ohne dass sie es merken?« Salvator: »Ohne dass sie es merken? Das ist riesig praktisch. Du, da kannst du ja auch Aktfotografien machen, was?« »Na sicher machst du auch Aktfotografien. Umanitzky, bitteschön, zeig mir ein paar nackte Weiber. Bitteschön, bitteschön.« Konrad: Wie fotografieren Sie die Leute, ohne dass Sie davon wissen? Umanitzky: Jede Person, die hier in diesem Stuhl sitzt und sich zur Spionage anbietet oder mir irgendwelche Mitteilungen macht, wird en face und im Profil fotografiert. Diese Gemälde an der Wand sind für die Doppellinse eingeschnitten. Und hinten, er dreht die Gemälde um, steckt der fotografische Apparat. Konrad: Ausgezeichnet. Salvator: Ausgezeichnet. Er setzt sich in den Clubfauteuil. Du musst mich jetzt gleich fotografieren. 6 Kabinettbilder bitte. Weißt, ich war vorgestern beim Ronacher und da habe ich mir die 6 Piccadilly Girls ins Separé bestellt. Weißt du, die von dem englischen Ballett. Und die wollen jede eine Fotografie von mir. Konrad zu Umanitzky: Bitte weiter, Herr Oberst. Umanitzky: Außerdem wird von jeder Partei ein Fingerabdruck abgenommen, ohne dass sie davon eine Ahnung hat. Diese Abdrücke werden dann in die daktyloskopische Registratur eingereiht. Konrad: Wie stellen Sie diese unbemerkten Fingerabdrücke her? Umanitzky: Entweder lasse ich das Telefon läuten und reiche meinem Gast die Zigarettenschachtel oder die Bonbonniere hin, während ich spreche, oder ich offeriere eine Zigarette und die Partei schiebt das Feuerzeug mit dem Aschenbecher zu sich. Die Schachtel aber und der Aschenbecher sind mit Mennige bestreut. Konrad: Und wenn die Partei weder eine Zigarette noch ein Bonbon nimmt? Umanitzky: Dann lasse ich mich für einen Augenblick aus dem Zimmer abberufen. Ist die Person ein Spion, so greift sie bestimmt nach diesem Akt da, auf dem steht »Geheim, streng Reservat«. Und dieser Akt ist auch mit Seidenpulver bestreut. Konrad: Kolossal praktisch. Salvator: Das ist gar nicht praktisch, wenn ich bedenkt, wo ich überall hingreifen tue mit meinen Fingerspitzen, da kann ja jeder hergehen und nach den Fingerspuren mein Inkognito lüften. Vor 4 Tagen zum Beispiel war ich bei der Madame Rosa im Separé. Konrad: Wir sind dienstlich hier, kaiserliche Hoheit. Salvator: Natürlich, dienstlich. Ich frage Sie dienstlich, Herr Oberst, kann man auch an einem Frauenkörper Fingerspuren konstatieren? Umanitzky: Gewiss, kaiserliche Hoheit. Salvator: Das ist eine Schweinerei. Ja, soll man denn gar kein Vergnügen mehr haben auf derer Welt? Konrad: Bitte weiter, Herr Oberst. Umanitzky: Hier dieser Schrank. Konrad: Diese Hausapotheke? Umanitzky: Ist keine Hausapotheke, Exzellenz, sondern darin. Salvator: Darin ist Champagner. Hab ich's erraten, Umanitzky, was? Ich bin schlau, was? Schon von Jugend auf bin ich so gescheit. Wir haben eine Zofe gehabt, die hat immer gesagt, ich bin so gescheit, dass man mit mir Mäuse fangen könnt. Aber ich weiß nicht, wie es kommt. Ich fang keine Mäuse mehr. Heute Nacht, wie ich aus dem Tabarin nach Haus gefahren bin, habe ich so viele weiße Mäuse gesehen. Konrad: Was ist also drin in der Hausapotheke? Salvator: Champagner ist drin. Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin selbst drauf gekommen. Umanitzky: Öffnend. Darin ist der Aufnahmeapparat eines Grammophons, der vor wichtigen Gesprächen aufgezogen wird. Hier sehen Sie den Schalltrichter. Salvator, enttäuscht: In den huste ich. Umanitzky: Alles, was gesprochen wird, wird von einem Stift in eine Grammophonplatte gekratzt und protokollarisch festgelegt. Salvator: Das ist großartig. Du, Umanitzki, du musst mir das jetzt sofort vorspielen lassen, was ich hier gesprochen habe. Das wird fabelhaft sein. Umanitzki: Bedauere, kaiserliche Hoheit, der Apparat war nicht aufgezogen. Salvator: Das ist aber eine Schlamperei. Natürlich, so gehen meine besten Aussprüche verloren. Schade um jedes Wort, das man redet, aber ich lasse mir jetzt zu Hause einen solchen Apparat einbauen. Und am Abend werde ich immer das, was ich gesprochen habe, der Akademie der Wissenschaften einschicken, für die philosophische Klasse. Du weißt doch, Konrad, dass ich Protektor der Akademie der Wissenschaften bin. Konrad: Gewiss, kaiserliche Hoheit. Auch Weiland, ihr Herr Vater, ist ja schon Protektor der Akademie der Wissenschaften gewesen. Salvator: Aha, ich weiß schon, was du sagen willst. Du glaubst, ich habe das geerbt, dass alles nur Protektion ist. Nein, mein Lieber, so einfach ist das nicht. Ein bisserl was hat es mir gewiss schon genützt, dass ich ein Erzherzog bin, das gebe ich zu. Aber etwas muss man auch schon selbst leisten, bevor man Protektor der Akademie der Wissenschaften wird. Konrad: Gewiss, kaiserliche Hoheit. Zu Umanitzki: Ihre Einrichtungen sind raffiniert und hochinteressant. Sind die nach Ihren Angaben geschaffen worden? Umanitzki: Nein, Exzellenz, ich muss wahrheitsgemäß feststellen, dass alle diese Einrichtungen von Oberst Redl stammen. Als Leiter der Kundschaftsstelle hat Oberst Redl alles organisiert, die Bedingungen für die Anwerbung und Aufnahme von Kundschaftern verfasst und die Normen für die Entlarvung feindlicher Spione. Konrad: Ein genialer Kerl, der Redl, der wird noch einmal mein Nachfolger werden. Salvator: Ein ekelhafter Kerl, der Redl, ich hab ihn noch nie mit Mädeln gesehen. Umanitzki: Es ist schade, dass Redl nicht mehr hier ist. Konrad: Ja, ich habe ihn eben in Prag als Generalstabschef gebraucht. Es kann jeden Moment ein Krieg ausbrechen und Prag ist ein böses Terrain. Panslawismus, Staatsrecht, Antimilitarismus, antidynastische Gesinnung und latenter Hochverrat – da muss einer dort sein, der sich mit dem Spitzeldienst so auskennt wie der Redl. Umanitzki: Übrigens darf ich wohl ohne Übertreibung gehorsamst bemerken, dass die Einrichtungen auch unter meiner Leitung so tadellos funktionieren, als ob Oberst Redl da wäre. Konrad: Herr Oberst, eben deshalb sind wir hergekommen. Die Spionageabwehr funktioniert nicht zu unserer Zufriedenheit. Was nützen mir all diese kriminalistischen Einrichtungen, wenn jede unserer geheimsten Vorkehrungen an der russischen, serbischen und italienischen Grenze schon nach 3 Tagen mit feindlichen Gegenmaßnahmen beantwortet wird? Umanitzki: Exzellenz, wir müssen von sehr hochstehender Seite verraten werden. Salvator: Beiseite. Meiner Seele. Jetzt werde ich vielleicht noch selber in Verdacht kommen. Laut: Aber meine Herren, ich weiß ja gar nichts von Grenzvorkehrungen. Mein Ehrenwort, ich könnte höchstens den Aufmarschplan vom Ballett verraten oder die Dienstvorschriften bei der Frau Sachs. Konrad: Gewiss, wir werden von sehr hochstehender Seite verraten. Und es ist eben Sache des Evidenzbüros herauszufinden, wer diese sehr hochstehende Seite ist. Was haben Sie unternommen, Herr Oberst? Salvator: Ich würde diese sehr hochstehende Seite einfach verhaften und aufhängen. Ganz egal, wer es ist, du oder ich. Das heißt, ich nicht, aber der Umanitzki zum Beispiel. Sag mal, Konrad, warum lässt du diese sehr hochstehende Seite nicht einfach verhaften? Konrad: Aber kaiserliche Hoheit, man weiß doch gar nicht, wer es ist. Salvator: Da muss man es eben herausfinden. Konrad: Gewiss, kaiserliche Hoheit. Also, Herr Oberst, was haben Sie unternommen? Umanitzky: Wie Exzellenz wissen, haben wir auf dem Wiener Hauptpostamt ein schwarzes Kabinett etabliert, wo die verdächtigen Briefe geöffnet werden. Dem Staatsgrundgesetz zum Trotz, das die Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses garantiert. Konrad: Sie wissen doch, Herr Oberst, Sie haften mir dafür, dass kein Mensch davon erfährt. Sonst hätten wir schöne Skandale im Parlament. Umanitzky: Die Polizeibeamten, die die Zensur vornehmen und durchschnittlich 1000 Briefe im Tag öffnen, sind selbst nicht darüber informiert, dass sie im Auftrage der Militärbehörden arbeiten. Sie glauben, dass sie hauptsächlich wegen Zollschwindeleien und Schmuggel die Zensur vornehmen. Konrad: Und das Resultat? Umanitzky: Außer den beiden Briefen, die bei der Hauptpost erliegen, hat sich noch nichts Besonderes ergeben. Konrad: Das sind die Geldsendungen von der russischen Grenze. Umanitzky: Jawohl, Exzellenz, aus Eidkuhnen. Konrad: Und wie lange liegen die schon dort? Umanitzky: Der erste mit 8000 Kronen Inhalt ist schon im Februar angekommen, der zweite mit den 6000 Kronen erst Anfang März. Konrad: Also beinahe ein halbes Jahr. So hohe Geldbeträge und niemand holt sie ab. Umanitzky: Bisher nicht. Ich lasse natürlich den Postschalter bewachen. Salvator: Einverstanden. Ausgezeichnet. Ein Doppelposten mit Bajonett auf geht vor dem Schalter auf und ab und wenn der Spion kommt, wird er gleich erschossen. Ausgezeichnete Idee, lieber Umanitzky. Ich beglückwünsche dich. Konrad: Wie führen Sie die Überwachung durch, Herr Oberst? Umanitzky: Ich habe zwei Geheimagenten der Polizei in einem Zimmer des Postamtes untergebracht und dieses Zimmer durch ein Läutewerk mit dem Postschalter verbinden lassen. Wenn jemand die Briefe mit der Chiffre Opernball 13 abholen kommt, so drückt der Postbeamte auf den Knopf, die Detektivs kommen herbei, Salvator, und verhaften ihn, nicht wahr? Umanitzky: Jawohl, kaiserliche Hoheit, verhaften ihn. Salvator: Sixtus, ich hab mir das gleich gedacht. Konrad: Ich wollte, es wäre schon soweit. Herr Oberst, ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich, dass die ganze Angelegenheit dieser Briefe aufgeklärt wird. Umanitzky: Jawohl, Exzellenz. Konrad: Ich muss jetzt gehen. Haben kaiserliche Hoheit weitere Befehle? Salvator: Nein, vorläufig nicht. Kannst gehen, Konrad. Geheimnisvoll: Ich werde hier noch ein bisserl inspizieren. Laut: Also Servus, Konrad. Wir sehen uns beim Nachtmahl im Grand Hotel. Servus. Konrad: Ab. So, Umanitzky, endlich allein. Und jetzt zeigst du mir ein paar fesche Spioninnen. Hast du wirklich keine Fotografien von nackten Weibern? Umanitzky: Leider nicht, kaiserliche Hoheit, aber gestern war eine Polin hier. Schwarz, aber prachtvoll. Salvator: Kannst du mir sie nicht schicken? Ich werde ihr schon etwas stecken, eine falsche Nachricht oder sowas. Umanitzky: Ich weiß nicht, kaiserliche Hoheit, ob sie noch einmal kommt. Salvator: Dann zeig mir wenigstens ihr Bild. Du hast doch ihr Bild hier. Omanitzky: Jawohl, kaiserliche Hoheit. Geht zur Registratur. Wie hat sie denn geheißen? Aha. Das Telefon läutet. Omanitzky will hingehen. Salvator: Zuerst das Bild, Omanitzky. Bitteschön. Omanitzky: Einen Augenblick, kaiserliche Hoheit. Salvator: Das Telefon läuft dir ja nicht weg. Omanitzky: Ich werde es rasch erledigen. Er nimmt den Hörer. Hier, Oberst Omanitzky, wer ist dort? Aha, Hauptpostamt, ja? So? Behoben? Salvator: Der Opernball? Omanitzky nickt. Gib mir das Telefon. Omanitzky stößt ihn leicht zurück. Von einem eleganten, starken Herrn? Ja? Hat man ihn denn nicht sichergestellt? Was? Nein? Warum nicht? Was sagen Sie? Die beiden Detektivs haben gerade ihre Hosen gebügelt, weil Samstagabend ist? Schweinerei! Dazu haben sie ein halbes Jahr auf ihn gewartet und konnten sie ihm nicht nachlaufen? Wie? Er ist gleich in ein Auto gesprungen und sie hatten kein Auto? Warum hatten sie kein Auto? Salvator: Warum hatten sie kein Auto? Ein jeder Detektiv hat ein Auto zu haben, oder noch besser zwei Autos, auf jedem Trottoir eines. Omanitzky: Wo sind die Kerle? Sie versuchen, das Auto auszuforschen. Was war's denn für ein Wagen? Wie, ein Taxi? Salvator: Turntaxis? Aha, Postamt Turntaxis. Omanitzky: Ein Taxi? Zum Teufel, da nützt es ja nichts, wenn man es ausforscht. Der Gauner ist doch sicher nicht direkt nach Hause gefahren. Der ist entwischt. Schrecklich. Ja, schicken Sie mir sofort den Schalterbeamten her. Vielleicht erkennt er den Kerl nach meinen Spionagefotografien. Er hängt das Hörrohr ab. Salvator: Ja, sofort den Spion herschicken. Vielleicht erkennt er den Schalterbeamten nach der Fotografie. Omanitzky: Schrecklich. Ins Nebenzimmer. Alle Herren hierbleiben, Permanenzdienst. Salvator: Sehr gut, Permanenzdienst. Ins Nebenzimmer. Auf mein Kommando, Permanenzdienst. Er ruft ins Hörrohr. Ganze Garnison Bereitschaft, Kavallerie ausrücken, Attacke! Omanitzky: Aufgeregt umhergehend. So eine Schweinerei! Lassen die Detektivs den Mann entwischen. Sie müssen gerade die Hosen bügeln. Salvator: Na ja, die Hosen waren vielleicht schon ausgebuchtet. Omanitzky: Aber dass sie das machen müssen, wenn die Briefe abgeholt werden. Salvator: Geheimnisvoll. Weißt, vielleicht haben sie gar nicht gewusst, dass die Briefe gerade behoben werden. Du, zeig mir jetzt die Fotografie von der polnischen Spionin, Omanitzky. Omanitzky: Ich kann jetzt nicht, kaiserliche Hoheit. Jetzt muss man arbeiten. Salvator: Natürlich, jetzt muss man arbeiten. Er rennt von einem Apparat zum anderen und macht sich daran zu schaffen. Ins Telefon: Alle Kanonen herausstecken. Postamt Bereitschaft. Alle Briefträger auf die Pferde. So, und jetzt soll sofort der Spion herkommen. Omanitzky: Kaiserliche Hoheit, sollten sofort Exzellenz Konrad verständigen, dass die Briefe behoben sind. Salvator: Natürlich. Konrad behoben, Briefe verständigen. Wird gemacht. Omanitzky: Es hat Eile, kaiserliche Hoheit. Salvator: Natürlich. In die Cognacflasche telefonierend: die Kriegsflotte auf die Donau bringen, alle Spione Permanenzdienst. Servus, Umanitzki, ich muss fortgehen. Erklärend, es hat nämlich Eile. Umanitzki, gehorsamsten Respekt, kaiserliche Hoheit. Vorhang. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Klaus Missfeld.